Moralische Vielfalt. Bei moralischen Prinzipien denken viele an universelle Menschenrechte wie Schutz vor Schaden an Leib und Leben, an Gleichheit vor dem Gesetz und an Freiheiten wie die Meinungs-, Reise- und Pressefreiheit. Diese drei Prinzipien sind absolut zentral. Sie sind die drei großen Fs der Moral: Fürsorge als Schutz vor Gewalt und Notlagen, Fairness als eine gerechte Behandlung und Freiheit als Selbstbestimmung und Abwesenheit von Zwang. Die drei Prinzipien sind weltweit allen Menschen wichtig, stehen aber vor allem im Zentrum der neuzeitlichen westlichen Moral. Wird eines dieser Prinzipien verletzt, entsteht ein Schaden und wir haben es mit einem moralischen Unrecht zu tun. Allerdings endet die Moral nicht bei diesen Prinzipien, wie die Tabubeispiele zu Inzest oder Kannibalismus zeigen, in denen es nicht um Schaden im engeren Sinne geht. Im ganzen Rest der Welt und unter den Traditionalisten im Westen sind noch andere Prinzipien wichtig, besonders solche, in denen es um die Gemeinschaft sowie um Reinheit und Heiligkeit geht. Um zu verstehen, warum die Forschung das so lange übersehen hat, muss man einen kurzen Blick in die Geschichte der Moralpsychologie werfen. Der amerikanische Psychologe Elliot Turiel hat in einer einflussreichen Untersuchung gezeigt, dass schon fünfjährige Kinder zwischen moralischen Regeln wie »Man darf den Sitznachbarn nicht an den Haaren ziehen« und konventionellen Regeln wie »Man darf in der Schule kein Kaugummi kauen« unterscheiden können. Wenn man die Kinder nach Gründen fragt, sagen sie im ersten Fall eher »weil es weh tut«, im zweiten eher »weil man es nicht soll«. Turiel stellte seinen kleinen Versuchspersonen die Frage: Stell dir vor, in einer anderen Schule erlaubt der Lehrer Kaugummi kauen. Wäre es dann okay, es dort zu tun? Bei solchen konventionellen Regeln sagten die Schüler ja. Doch wenn es um die moralische Frage ging, ob man anderen Schmerzen zufügen darf, antworteten die meisten mit Nein. Sie meinten, das sei niemals richtig, selbst wenn es der Lehrer erlaubt. Die Kinder schienen also verstanden zu haben, dass moralische Regeln universell gelten, während konventionelle Regeln über Kaugummikauen oder Schulkleidung vom Kontext abhängen.